We'll be right back. Was los? Da geht die Post ab. Ja, da geht einem echt der Hut hoch. Die Post ab. Der Hut hoch. Post ab. Hut hoch. Post ab. Hut hoch. Danke schön. Wir sind die Cantina Band. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Spielt denselben Song. Alles klar, denselben Song. Los. Thank you. down, man. When you hear the beat. I can't come to the phone now. Hear the beat. Now don't be rude. There's a message on the phone. Cause I'm out of here, dude. Ha ha ha! Seid ihr denn verrückt geworden? Überall wird geballert.

lieben euch so sehr. Danny, er und seine Crew zerlegen den Flur jetzt in nur. Abriss, Junge. Abriss, Junge.